So, ja, alles fertig soweit, ja, Text habe ich, Beat habe ich, ja, jetzt muss ich was, ach ja, ins Mikrofon, jetzt muss es noch ins Mikrofon, gut, alles klar, kann ich jetzt loslegen, und 1, 2, 3, 4. Tja, liebe Zuschauer von Lukas, der Gomme-Mode hat gerade die Kontrolle übernommen. Gomme-Mode, trollololololol. Er hat seinen eigenen Server, seine eigene Welt. Der Typ ist fly, weil ihn keiner mehr hält. Kein Rüppeln, nein, nicht zynisch, kein Verprügeln. Seine Güte reicht weit bis zu neuen Planeten, zu denen die da leben. Das ganze Universum kennt ihn, Alter, frag jeden. Ha, er wird von gar nichts geschockt. Yep, er ist wahrlich ein Gott und das liegt vor allem an seiner Geheimfähigkeit, von der man aber leider bisher wirklich wenig weiß. Keiner kann es wirklich beschreiben, keiner weiß es. Viele berichten davon, dass ein Licht aus ihm kommt, welches jegliches Leben vernichtet. Und schon seh ich, wie er vor mir steht. Shit, jetzt ist es wohl zu spät. Lauf um dein Leben, wenn der Gomme-Mode angeht. Zieh nicht daneben, wenn der Gomme-Mode angeht. Da hilft kein Red, wenn der Gomme-Mode angeht. Gomme-Mode, Gomme-Mode, Gomme-Mode angeht. Lauf um dein Leben, wenn der Gomme-Mode angeht. Zieh nicht daneben, wenn der Gomme-Mode angeht. Da hilft kein Red, wenn der Gomme-Mode angeht. Gomme-Mode, Gomme-Mode, Gomme-Mode angeht. Jede Runde PvP, kein Problem. Ist der Modus aktiviert, wird nur einer stehen. Lauf um dein Leben, der Gomme-Mode angeht. Zieh nicht daneben, der Gomme-Mode angeht. Da hilft kein Reden, der Gomme-Mode angeht. Mann, ich sag's dir doch. Lauf um dein Leben, wenn der Gomme-Mode angeht. Zieh nicht daneben, der Gomme-Mode angeht. Da hilft kein Reden, wenn der Gomme-Mode angeht. Gomme-Mode, ja. Gomme-Mode, Gomme-Mode angeht. Wenn der Gomme-Mode angeht. Wenn der Gomme-Mode angeht. Gomme-Mode, trollololololol. Lauf um dein Leben, wenn der Gomme-Mode angeht. Zieh nicht daneben, wenn der Gomme-Mode angeht. Da hilft kein Red, wenn der Gomme-Mode angeht. Gomme-Mode, Gomme-Mode, Gomme-Mode angeht. Lauf um dein Leben, wenn der Gomme-Mode angeht. Zieh nicht daneben, wenn der Gomme-Mode angeht. Da hilft kein Red, wenn der Gomme-Mode angeht. Gomme-Mode, Gomme-Mode, Gomme-Mode angeht.